Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Maria Rilke. Bearbeitung Manfred Hess. Musik Thomas Weber. Regie Iris Drögekamp. Malte Lauritz-Brigge. 11. September, Rue Tullier. So. Also hierher kommen die Leute. 11. September, Rue Tullier. So. Also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewiesen. Ich habe gesehen. Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn. Das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Dahinter, ich suchte auf meinem Plan. Maison d'accouchement. Gut, man wird sie entbinden, man kann das. Weiter, Rue Saint-Jacques, ein großes Gebäude mit einer Kuppel. Der Plan gab an Val de Grâce, Hôpital Militaire. Das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen, aber es schadet nicht. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Iodoform, nach dem Fett von Pommes frites. Nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich starblindes Haus gesehen. Es war im Plan nicht zu finden, aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich Asyl de Nuit. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen. Es war nicht teuer. Und sonst? Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete Iodoform, Pommes frites, Angst. Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte. Das war die Hauptsache. Neuer Abschnitt. Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter. Ich höre ihre großen Scherben lachen. Die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite. Innen im Hause. Jemand steigt die Treppe. Kommt unaufhörlich, ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt, ah, tais-toi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ah, tais-toi, je ne veux plus. Die elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft, Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung. Ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn. Und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. Neuer Abschnitt. Das sind die Geräusche. Aber es gibt hier etwas, was furchtbarer ist. Die Stille. Ich glaube, bei großen Bränden tritt manchmal so ein Augenblick äußerster Spannung ein. Die Wasserstrahlen fallen ab. Die Feuerwehrleute klettern nicht mehr. Niemand rührt sich. Lautlos schiebt sich ein schwarzes Gesimse vor, oben. Und eine hohe Mauer, hinter welcher das Feuer auffährt, neigt sich, lautlos. Alles steht und wartet mit hochgeschobenen Schultern, die Gesichter über die Augen zusammengezogen, auf den schrecklichen Schlag. So ist hier die Stille. Neuer Abschnitt. Ich lerne sehen. Ich lerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin. Ich weiß nicht, was dort geschieht. Ich habe heute einen Brief geschrieben. Dabei ist es mir aufgefallen, dass ich erst 3 Wochen hier bin. 3 Wochen anderswo, auf dem Lande zum Beispiel, das konnte sein wie ein Tag. Hier sind es Jahre. Ich will auch keinen Brief mehr schreiben. Wozu soll ich jemandem sagen, dass ich mich verändere? Wenn ich mich verändere, bleibe ich ja doch nicht der, der ich war. Und bin ich etwas anderes als bisher, so ist klar, dass ich keine Bekannten habe. Und an fremde Leute, an Leute, die mich nicht kennen, kann ich unmöglich schreiben. Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Dass es mir zum Beispiel niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viele Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab. Es wird schmutzig, es bricht in den Falten, es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute. Sie wechseln es nicht. Sie lassen es nicht einmal reinigen. Es sei gut genug, behaupten sie. Und wer kann ihnen das Gegenteil nachweisen? Nun fragt es sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den anderen? Sie heben sie auf. Ihre Kinder sollen sie tragen. Aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht? Gesicht ist Gesicht. Aber die Frau, sie war ganz in sich hineingefallen, vornüber in ihre Hände. Es war an der Ecke Rue Notre-Dame de Champs. Ich fing an, leise zu gehen, so wie ich sie gesehen hatte. Wenn arme Leute nachdenken, soll man sie nicht stören. Vielleicht fällt es ihnen doch ein. Die Straße war zu leer. Ihre Leere langweilte sich und zog mir den Schritt unter den Füßen weg und klappte mit ihm herum, drüben und da wie mit einem Holzschuh. Die Frau erschrak und hob sich aus sich ab, zu schnell, zu heftig, so dass das Gesicht in den 2 Händen blieb. Ich konnte es darin liegen sehen, seine hohle Form. Es kostete mich unbeschreibliche Anstrengung, bei diesen Händen zu bleiben und nicht zu schauen, was ich aus ihnen abgerissen hatte. Mir graute, ein Gesicht von innen zu sehen, aber ich fürchtete mich doch noch viel mehr vor dem bloßen, wunden Kopf ohne Gesicht. Ich fürchte mich. Gegen die Furcht muss man etwas tun, wenn man sie einmal hat. Es wäre sehr hässlich, hier krank zu werden, und fiele es jemandem ein, mich ins Hotel Dieu zu schaffen, so würde ich dort gewiss sterben. Dieses Hotel ist ein angenehmes Hotel, ungeheuer besucht. Man kann kaum die Fassade der Kathedrale von Paris betrachten, ohne Gefahr von einem der vielen Wagen, die so schnell wie möglich über den freien Plan dort hinein müssen, überfahren zu werden. Das sind kleine Omnibusse, die fortwährend läuten. Es ist zu bemerken, dass diese verteufelten kleinen Wagen ungemein anregende Milchglasfenster haben, hinter denen man sich die herrlichsten Agonien vorstellen kann. Dafür genügt die Fantasie einer Concierge. Hat man noch mehr Einbildungskraft und schlägt sie nach anderen Richtungen hin, so sind die Vermutungen geradezu unbegrenzt. Gott, das ist alles da. Man kommt, man findet ein Leben, fertig, man hat es nur anzuziehen. Man will gehen oder man ist dazu gezwungen. Nun, keine Anstrengung. Voilà, votre mort, monsieur. Man stirbt, wie es gerade kommt. Man stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat. Denn seit man alle Krankheiten kennt, weiß man auch, dass die verschiedenen letalen Abschlüsse zu den Krankheiten gehören und nicht zu den Menschen. Und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun. In den Aufzeichnungen in runde Klammern gesetzt. Neuer Abschnitt. Ich glaube, ich müsste anfangen, etwas zu arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin 28 und es ist so gut wie nichts geschehen. Wiederholen wir. Ich glaube, ich müsste anfangen, etwas zu arbeiten, jetzt, da ich sehen lerne. Ich bin 28 und es ist so gut wie nichts geschehen. Wiederholen wir. Ich habe eine Studie über Carpaccio geschrieben, die schlecht ist. Ein Drama, das Ehe heißt und etwas Falsches mit zweideutigen Mitteln beweisen will. Und Verse. Aber mit Versen ist so wenig getan, wenn man sie früh schreibt. Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle. Die hat man früh genug. Es sind Erfahrungen. Man muss viele Städte sehen. Menschen und Dinge. Tiere kennen. Fühlen, wie die Vögel fliegen. Man muss zurückdenken können. An Kindheitstage, an Kinderkrankheiten. Man muss Erinnerungen haben an viele Liebesnächte, an Schreie von Kreißenden. Aber auch bei Sterbenden muss man gewesen sein. Und es genügt auch noch nicht, dass man Erinnerungen hat. Man muss sie vergessen können, wenn es viele sind. Und man muss die große Geduld haben, zu warten, dass sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, erst dann kann es geschehen, dass in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen ausgeht. Alle meine Verse aber sind anders entstanden, also sind es keine. Es ist lächerlich. Ich sitze hier in meiner kleinen Stube. Ich, Brigge, der 28 Jahre alt geworden ist und von dem niemand weiß. Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch, dieses Nichts fängt an zu denken und denkt 5 Treppen hoch an einem grauen Pariser Nachmittag diesen Gedanken. Ist es möglich, denkt es, dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat, Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen, und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist, diese Oberfläche mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, sodass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man glaubte, nachholen zu müssen, was sich ereignet hat, ehe man geboren war? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man die Frauen sagt, die Kinder, die Knaben und nicht ahnt? Bei aller Bildung nicht ahnt, in runde Klammern gesetzt? Bei aller Bildung nicht ahnt, dass diese Worte längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen. Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass es Leute gibt, welche Gott sagen und meinen, das wäre etwas Gemeinsames? Ist es möglich zu glauben, man könne einen Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen? Ja, es ist möglich. Wenn aber dieses alles möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächstbeste muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Und dieser junge, belanglose Ausländer, Brigge, wird sich 5 Treppen hoch hinsetzen müssen und schreiben, Tag und Nacht. Ja, er wird schreiben müssen. Das wird das Ende sein. Nächster Abschnitt. Es ist gut, es laut zu sagen. Es ist nichts geschehen. Noch einmal, es ist nichts geschehen. Hilft es? Dass mein Ofen wieder einmal geraucht hat und ich ausgehen musste, das ist doch wirklich kein Unglück. Dass ich mich matt und erkältet fühle, hat nichts zu bedeuten. Dass ich den ganzen Tag in den Gassen umhergelaufen bin, ist meine eigene Schuld. Ich hätte ebenso gut im Louvre sitzen können. Oder nein, das hätte ich nicht. Ich bin immer unterwegs gewesen. Das habe ich gesehen. Gesehen. Wird man es glauben, dass es solche Häuser gibt? Nein, man wird sagen, ich fälsche. Diesmal ist es Wahrheit, nichts weggelassen, natürlich auch nichts hinzugetan. Häuser? Aber um genau zu sein, es waren Häuser, die nicht mehr da waren. Häuser, die man abgebrochen hatte von oben bis unten. Was da war, das waren die anderen Häuser, die daneben gestanden hatten, hohe Nachbarhäuser. Offenbar waren sie in Gefahr umzufallen, seit man nebenan alles weggenommen hatte. Denn ein ganzes Gerüst von langen, geteerten Mastbäumen war schräg zwischen den Grund des Schuttplatzes und die bloßgelegte Mauer gerammt. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ich diese Mauer meine. Aber es war sozusagen nicht die erste Mauer der vorhandenen Häuser. Was man doch hätte annehmen müssen, in Klammern gesetzt. Sondern die letzte der früheren. Man sah ihre Innenseite. Man sah in den verschiedenen Stockwerken Zimmerwände, an denen noch die Tapeten klebten, da und dort den Ansatz des Fußbodens oder der Decke. Neben den Zimmerwänden blieb die ganze Mauer entlang noch ein schmutzig weißer Raum, und durch diesen kroch in unsäglich widerlichen, wurmweichen, gleichsam verdauenden Bewegungen die offene, rostfleckige Rinne der Abortröhre. Von den Wegen, die das Leuchtgas gegangen war, waren graue, staubige Spuren am Rande der Decken geblieben und sie bogen da und dort ganz unerwartet rundum und kamen in die farbige Wand hineingelaufen und in ein Loch hinein, das schwarz und rücksichtslos ausgerissen war. Am unvergesslichsten aber waren die Wände selbst. Das zähe Leben dieser Zimmer hatte sich nicht zertreten lassen. Es war noch da. Es hielt sich an den Nägeln, die geblieben waren. Es stand auf dem handbreiten Rest der Fußböden. Es war unter den Ansätzen der Ecken, wo es noch ein klein wenig Innenraum gab, zusammengekrochen. Man konnte sehen, dass es in der Farbe war, die es langsam Jahr um Jahr verwandelt hatte. Blau in schimmliges Grün, Blau in Grün, Grün in Grau, Grün in und Grau, Gelb in ein altes, abgestandenes Weiß, das fault. Aber es war auch in den frischeren Stellen, die sich hinter Spiegeln, Bildern und Schränken erhalten hatten. Denn es hatte ihre Umrisse gezogen und nachgezogen und war mit Spinnen und Staub auch auf diesen versteckten Plätzen gewesen, die jetzt bloß lagen. Und aus diesen blau, grün und gelb gewesenen Wänden, die eingerahmt waren von den Bruchbahnen der zerstörten Zwischenmauern, stand die Luft dieser Leben heraus. Die zähe, träge, stockige Luft, die kein Wind noch zerstreut hatte. Da standen die Mittage und die Krankheiten und das Ausgeatmete und der Jahre alte Rauch und der Schweiß, der unter den Schultern ausbricht und die Kleider schwer macht und das Fade aus den Munden und der Fuselgeruch gärender Füße. Da stand das Scharfe vom Urin und das Brennen vom Ruß und grauer Kartoffeldunst und der schwere, glatte Gestank von alterndem Schmalze. Der süße, lange Geruch von vernachlässigten Säuglingen war da und der Angstgeruch der Kinder, die in die Schule gehen und das Schwüle aus den Betten mannbarer Knaben. Und vieles hatte sich dazu gesellt, was von unten gekommen war, aus dem Abgrund der Gasse, die verdunstete. Und anderes war von oben herabgesickert mit dem Regen, der über den Städten nicht rein ist. Und manches hatten die schwachen, zahm gewordenen Hauswinde, die immer in derselben Straße bleiben, zugetragen. Und es war noch vieles da, wovon man den Ursprung nicht wusste. Ich habe doch gesagt, dass man alle Mauern abgebrochen hatte, bis auf die letzte. Nun, von dieser Mauer spreche ich fortwährend. Man wird sagen, ich hätte lange davor gestanden, aber ich will einen Eid geben dafür, dass ich zu laufen begann, sobald ich die Mauer erkannt hatte. Denn das ist das Schreckliche, dass ich sie erkannt habe. Ich erkenne das alles hier. Und darum geht es so ohne weiteres in mich ein. Es ist zu Hause in mir. Neuer Abschnitt. Der Arzt hat mich nicht verstanden. Man wollte einen Versuch machen mit dem Elektrisieren. Gut. Ich bekam einen Zettel. Ich sollte um 1 Uhr in der Salpêtrière sein. Ich war dort. S'il vous plaît. Möglichst kurz. S'il vous plaît. Der Arzt, den ich kannte, strich seinen schwarzen Spitzbart und lächelte zerstreut. Ich dachte, dass ich in Weinen ausbrechen würde, aber ich hörte mich französisch sagen: Ich hatte bereits die Ehre, Ihnen, mein Herr, alle Auskünfte zu geben, die ich geben kann. Halten Sie es für nötig, dass diese Herren eingeweiht werden? So sind Sie nach unserer Unterredung gewiss imstande, dies mit einigen Worten zu tun, während es mir sehr schwer fällt. Der Arzt erhob sich mit höflichem Lächeln, trat mit den Assistenten ans Fenster und sagte ein paar Worte, die er mit einer waagrechten, schwankenden Handbewegung begleitete. Nach 3 Minuten kam einer von den jungen Leuten, kurzsichtig und fahrig, an den Tisch zurück. »Sie schlafen gut, mein Herr?« »Ich?« »Nein, schlecht?« Dann wandte sich der Arzt an mich und teilte mir mit, dass man mich rufen lassen würde. Ich erinnerte ihn, dass ich auf 1 Uhr bestellt worden sei. Er lächelte und machte ein paar schnelle, sprunghafte Bewegungen mit seinen kleinen, weißen Händen, die bedeuten wollten, dass er ungemein beschäftigt sei. Ich kehrte also in meinen Gang zurück, in dem die Luft viel lastender geworden war, und fing wieder an, hin und her zu gehen, obwohl ich mich todmüde fühlte. Eine Frauenperson, die 2 Schritte entfernt bei einem kleinen Tische saß, zischte mir etwas zu, ob ich denn keinen Platz hätte. Nein, den hätte ich nicht. Das Herumgehen ist aber nicht gestattet. Sie müssen sich einen Platz suchen. Es wird schon noch einer da sein. Die Frau hatte recht. Es fand sich wirklich sogleich ein Platz neben dem Mädchen mit den herausdrängenden Augen. Da saß ich nun in dem Gefühle, dass dieser Zustand unbedingt auf etwas Fürchterliches vorbereiten müsse. Plötzlich erhoben sich ganz in der Nähe rasch hintereinander die erschreckten, abwehrenden Schreie eines Kindes, denen ein leises, zugehaltenes Weinen folgte. Während ich mich anstrengte, herauszufinden, wo das könnte gewesen sein, verzitterte wieder ein kleiner, unterdrückter Schrei. Und ich hörte Stimmen, die fragten, eine Stimme, die halblaut befahl, und dann schnurrte irgendeine gleichgültige Maschine los und kümmerte sich um nichts. Plötzlich aber war alles still, und in die Stille sagte eine überlegende, selbstgefällige Stimme, die ich zu kennen glaubte: Riez. Pause. Riez. Mais riez. Riez. Ich lachte schon. Es war unerklärlich, weshalb der Mann da drüben nicht lachen wollte. Eine Maschine ratterte los, verstummte aber sofort wieder, Worte wurden gewechselt, dann erhob sich wieder dieselbe energische Stimme und befahl: Dites nous le mot. Avant. Buchstabierend. A-W-A-N-T. Stille. On n'entend rien. Encore une fois. Und da, als es drüben so warm und schwammig lallte, da zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren war es wieder da. Das, was mir das erste tiefe Entsetzen eingejagt hatte, wenn ich als Kind im Fieber lag. Das Große. Ja, so hatte ich immer gesagt, wenn sie alle um mein Bett standen und mir den Puls fühlten und mich fragten, was mich erschreckt habe. Das Große. Es war später einfach ausgeblieben. Auch in Fiebernächten war es nicht wiedergekommen, aber jetzt war es da, obwohl ich kein Fieber hatte. Jetzt war es da. Jetzt wuchs es aus mir heraus wie eine Geschwulst, wie ein zweiter Kopf und war ein Teil von mir, obwohl es doch gar nicht zu mir gehören konnte, weil es so groß war. Das Große schwoll an und wuchs mir vor das Gesicht wie eine warme bläuliche Beule und wuchs mir vor den Mund und über meinem letzten Auge war schon der Schatten von seinem Rande. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hinausgekommen war. Es war Abend und ich verirrte mich in der fremden Gegend und ging Boulevards mit endlosen Mauern in einer Richtung hinauf und wenn dann kein Ende da war, in der entgegengesetzten Richtung zurück, bis an irgendeinen Platz. Elektrische Bahnen rasten manchmal überhell und mit hartem, klopfenden Geläute heran und vorbei. Ich wusste nicht, in welcher Stadt ich war. Und ob ich hier irgendwo eine Wohnung hatte und was ich tun musste, um nicht mehr gehen zu müssen. Gestern war mein Fieber besser und heute fängt der Tag wie Frühling an, wie Frühling in Bildern. Ich bin so mutig ausgegangen, als wäre das das Natürlichste und Einfachste. Und doch, es war wieder etwas da, das mich nahm wie Papier, mich zusammenknüllte und fortwarf. Es war etwas Unerhörtes da. Der Boulevard Saint-Michel war leer und weit und es ging sich leicht auf seiner leisen Neigung. Fensterflügel oben öffneten sich mit gläsernem Aufklang, und ihr Glänzen flog wie ein weißer Vogel über die Straße. Der Wind war erregt, neu, mild und alles stieg auf, Gerüche, Rufe, Glocken. Ich kam an einem der Kaffeehäuser vorbei, in denen am Abend die falschen roten Zigeuner spielen, aus den offenen Fenstern kroch mit schlechtem Gewissen die übernächtige Luft. glatt gekämmte Kellner waren dabei, vor der Türe zu scheuern. Der eine stand gebückt und warf Handvoll nach Handvoll gelblichen Sand unter die Tische. Da stieß ihn einer von den Vorübergehenden an und zeigte die Straße hinunter. Der Kellner, der ganz rot im Gesicht war, schaute eine Weile scharf hin. Dann verbreitete sich ein Lachen auf seinen bartlosen Wangen, als wäre es darauf verschüttet worden. Er winkte den anderen Kellnern, drehte das lachende Gesicht ein paar Mal schnell von rechts nach links, um alle herbeizurufen und selbst nichts zu versäumen. Nun standen alle und blickten hinunter sehend oder suchend, lächelnd oder ärgerlich, dass sie noch nicht entdeckt hatten, was Lächerliches es gäbe. Ich erwartete, sobald mein Auge Raum hatte, irgendeine ungewöhnliche und auffallende Figur zu sehen. Aber es zeigte sich, dass vor mir niemand ging, als ein großer, hagerer Mann in einem dunklen Überzieher und mit einem weichen, schwarzen Hut auf dem kurzen, fahlblonden Haar. Ich vergewisserte mich, dass weder an der Kleidung noch in dem Benehmen dieses Mannes etwas Lächerliches sei, und versuchte schon, an ihm vorüber den Boulevard hinunterzuschauen, als er über irgendetwas stolperte. Da ich nahe hinter ihm folgte, nahm ich mich in Acht, aber als die Stelle kam, war da nichts. Rein nichts. Jetzt kam ein Straßenübergang, und da geschah es, dass der Mann vor mir mit ungleichen Beinen die Stufen des Gangsteigs hinunterhüpfte, in der Art etwa, wie Kinder manchmal während des Gehens aufhüpfen oder springen, wenn sie sich freuen. Auf den jenseitigen Gangsteig kam er einfach mit einem langen Schritt hinauf, aber kaum war er oben, zog er das eine Bein ein wenig an und hüpfte auf dem anderen einmal hoch und gleich darauf wieder und wieder. Jetzt konnte man diese plötzliche Bewegung wieder ganz gut für ein Stolpern halten, wenn man sich einredete, es wäre da eine Kleinigkeit gewesen, ein Kern, die klitschige Schale einer Frucht, irgendetwas. Und das Seltsame war, dass der Mann selbst an das Vorhandensein eines Hindernisses zu glauben schien, denn er sah sich jedes Mal mit jenem halb ärgerlichen, halb vorwurfsvollen Blick, den die Leute in solchen Augenblicken haben, nach der lästigen Stelle um. Ich blieb immerfort hinter diesem Manne, indem ich meine ganze Aufmerksamkeit auf seine Beine richtete. Ich muss gestehen, dass ich mich merkwürdig erleichtert fühlte, als etwa 20 Schritte lang jenes Hüpfen nicht wiederkam. Aber da ich nun meine Augen aufhob, bemerkte ich, dass dem Manne ein anderes Ärgernis entstanden war. Der Kragen seines Überziehers hatte sich aufgestellt, und wie er sich auch bald mit einer Hand, bald mit beiden umständlich bemühte, ihn niederzulegen, es wollte nicht gelingen. Ich habe vergessen zu sagen, dass er einen Stock trug. Es war ein einfacher Stock aus dunklem Holze mit einem schlichten, rundgebogenen Handgriff. Und es war ihm in seiner suchenden Angst in den Sinn gekommen, diesen Stock zunächst mit einer Hand, denn wer weiß, wozu die zweite noch nötig sein würde, auf den Rücken zu halten, gerade über die Wirbelsäule, ihn fest ins Kreuz zu drücken und das Ende der runden Krücke in den Kragen zu schieben, so dass man es hart und wie ein Halt hinter dem Halswirbel und dem ersten Rückenwirbel spürte. Das war eine Haltung, die nicht auffällig, höchstens ein wenig übermütig war. Der unerwartete Frühlingstag konnte das entschuldigen. Niemandem fiel es ein, sich umzusehen. Und nun ging es. Es ging vortrefflich. Freilich, beim nächsten Straßenübergange kamen zwei Hüpfer aus, zwei kleine, halb unterdrückte Hüpfer, die vollkommen belanglos waren. Und der eine, wirklich sichtbare Sprung, war so geschickt angebracht. Es lag gerade ein Spritzschlauch quer über dem Weg, in runde Klammern gesetzt. Dass nichts zu befürchten war. Ja, noch ging alles gut. Von Zeit zu Zeit griff auch die zweite Hand an den Stock und presste ihn fester an, und die Gefahr war gleich wieder überstanden. Ich konnte nichts dagegen tun, dass meine Angst dennoch wuchs. Ich wusste, dass, während er ging und mit unendlicher Anstrengung versuchte, gleichgültig und zerstreut auszusehen, das furchtbare Zucken in seinem Körper sich anhäufte. Auch in mir war die Angst, mit der er es wachsen und wachsen fühlte, und ich sah, wie er sich an den Stock klammerte, wenn es innen in ihm zu rütteln begann. Dann war der Ausdruck dieser Hände so unerbittlich und streng, dass ich alle Hoffnung in seinen Willen setzte, der groß sein musste. Aber was war da ein Wille? Der Augenblick musste kommen, da seine Kraft zu Ende war. Er konnte nicht weit sein. Und ich, der ich hinter ihm herging mit stark schlagendem Herzen, ich legte mein bisschen Kraft zusammen wie Geld, und indem ich auf seine Hände sah, bat ich ihn, er möchte nehmen, wenn er es brauchte. Ich glaube, dass er es genommen hat. Was konnte ich dafür, dass es nicht mehr war? Auf der Place Saint-Michel waren viele Fahrzeuge und hin und her eilende Leute. Wir waren oft zwischen zwei Wagen. Und dann holte er Atem und ließ sich ein wenig gehen, wie um auszuruhen. Und ein wenig hüpfte es und nickte ein wenig. Vielleicht war das die List, mit der die gefangene Krankheit ihn überwinden wollte. Der Wille war an zwei Stellen durchbrochen und das Nachgeben hatte in den besessenen Muskeln einen leisen, lockenden Reiz zurückgelassen und den zwingenden Zweitakt. Aber der Stock war noch an seinem Platz und die Hände sahen böse und zornig aus. So betraten wir die Brücke und es ging. Es ging. Es ging. Nun kam etwas Unsicheres in den Gang. Nun lief er zwei Schritte und nun stand er. Stand. Die linke Hand löste sich leise vom Stock ab und hob sich so langsam empor, dass ich sie vor der Luft zittern sah. Er schob den Hut ein wenig zurück und strich sich über die Stirn. Er wandte ein wenig den Kopf und sein Blick schwankte über Himmel, Häuser und Wasser hin, ohne zu fassen. Und dann gab er nach. Der Stock war fort. Er spannte die Arme aus, als ob er auffliegen wollte, und es brach aus ihm aus wie eine Naturkraft und bog ihn vor und riss ihn zurück und ließ ihn nicken und neigen und schleuderte Tanzkraft aus ihm heraus unter die Menge. Denn schon waren viele Leute um ihn und ich sah ihn nicht mehr. Was hätte es für einen Sinn gehabt, noch irgendwo hinzugehen? Ich war leer. Wie ein leeres Papier trieb ich an den Häusern entlang, den Boulevard wieder hinauf. Als Fußnote, ein Briefentwurf. Ich versuche es dir zu schreiben, obwohl es eigentlich nichts gibt nach einem notwendigen Abschied. Ich versuche es dennoch. Ich glaube, ich muss es tun, weil ich die Heilige gesehen habe im Pantheon. Die einsame, heilige Frau und das Dach und die Tür und drin die Lampe mit dem bescheidenen Lichtkreis und drüben die schlafende Stadt und den Fluss und die Ferne im Mondschein. Die Heilige wacht über der schlafenden Stadt. Ich habe geweint. Ich habe geweint, weil das alles auf einmal so unerwartet da war. Ich habe davor geweint. Ich habe davor geweint. Ich wusste mir nicht zu helfen. Ich bin in Paris. Die es hören, freuen sich. Die meisten beneiden mich. Sie haben recht. Es ist eine große Stadt. Groß. Voll merkwürdiger Versuchungen. Was mich betrifft, ich muss zugeben, dass ich ihnen in gewisser Beziehung erlegen bin. Ich glaube, es lässt sich nicht anders sagen. Ich bin diesen Versuchungen erlegen und das hat gewisse Veränderungen zur Folge gehabt, wenn nicht in meinem Charakter, so doch in meiner Weltanschauung, jedenfalls in meinem Leben. Eine vollkommen andere Auffassung aller Dinge hat sich unter diesen Einflüssen in mir herausgebildet. Es sind gewisse Unterschiede da, die mich von den Menschen mehr als alles bisherige abtrennen. Eine veränderte Welt, ein neues Leben voll neuer Bedeutungen. Ich habe es augenblicklich etwas schwer, weil alles zu neu ist. Ich bin ein Anfänger in meinen eigenen Verhältnissen. Ob es nicht möglich wäre, einmal das Meer zu sehen? Glaube nur nicht, dass ich hier an Enttäuschungen leide. Im Gegenteil, es wundert mich manchmal, wie bereit ich alles Erwartete aufgebe für das Wirkliche, selbst wenn es arg ist. Mein Gott, wenn etwas davon sich teilen ließe. Aber wäre es dann? Wäre es dann? Nein, es ist nur um den Preis des Alleinseins. Nächster Abschnitt. Stille im Stiegenhaus, Stille aus den Nebenzimmern, Stille hoch oben an der Decke. O Mutter, o du Einzige, die alle diese Stille verstellt hat einst in der Kindheit, die sie auf sich nimmt, sagt: Erschrick nicht, ich bin es. Einmal war ich nahe daran, Maman von der Hand zu erzählen. So ist es wunderlich genug das erste Mal, dass ich... Und schließlich auch nur mir selber, in runde Klammern gesetzt... ich eine Begebenheit erzähle, die nun weit zurückliegt in meiner Kindheit. Wie klein ich damals noch gewesen sein muss, sehe ich daran, dass ich auf dem Sessel kniete, um bequem auf den Tisch hinaufzureichen, auf dem ich zeichnete. Es war am Abend... im Winter, wenn ich nicht irre, in der Stadtwohnung. Ich zeichnete langsam, ohne sehr entschiedene Absicht, und sah alles, wenn ich nicht weiter wusste, mit ein wenig nach rechts geneigtem Kopfe an. So fiel mir immer am raschesten ein, was noch fehlte. Es waren Offiziere zu Pferd, die in die Schlacht ritten, oder sie waren mittendrin, und das war viel einfacher, weil dann fast nur der Rauch zu machen war, der alles einhüllte. Oder es muss später gewesen sein. Es ist ausgemacht, dass ich an jenem Abend einen Ritter zeichnete, einen einzelnen, sehr deutlichen Ritter auf einem merkwürdig bekleideten Pferd. Er wurde so bunt, dass ich oft die Stifte wechseln musste, aber vor allem kam doch der rote in Betracht, nachdem ich immer wieder griff. Nun hatte ich ihn noch einmal nötig. Da rollte er, ich sehe ihn noch, quer über das beschienene Blatt an den Rand und fiel, ehe ich's verhindern konnte, an mir, vorbei, hinunter und war fort. Ich brauchte ihn, wirklich dringend. Und es war recht ärgerlich, ihm nun nachzuklettern. Ungeschickt wie ich war, kostete es mich allerhand Veranstaltungen, hinunterzukommen. Endlich kam ich doch etwas konfus unten an und befand mich auf einem Fell, das sich unter dem Tisch bis gegen die Wand hinzog. Aber da ergab sich eine neue Schwierigkeit. Eingestellt auf die Helligkeit da oben und noch ganz begeistert für die Farben auf dem weißen Papier, vermochten meine Augen nicht das Geringste unter dem Tisch zu erkennen, wo mir das Schwarze so zugeschlossen schien, dass ich bange war, daran zu stoßen. Ich verließ mich also auf mein Gefühl und kämmte, kniend und auf die linke gestützt, mit der anderen Hand in dem kühlen, langhaarigen Teppich herum, der sich recht vertraulich anfühlte. Nur, dass kein Bleistift zu spüren war. Ich bildete mir ein, eine Menge Zeit zu verlieren und wollte eben schon Mademoiselle anrufen und sie bitten, mir die Lampe zu halten, als ich merkte, dass für meine unwillkürlich angestrengten Augen das Dunkel nach und nach durchsichtiger wurde. Ich konnte schon hinten die Wand unterscheiden, die mit einer hellen Leiste abschloss. Ich orientierte mich über die Beine des Tisches. Ich erkannte vor allem meine eigene ausgespreizte Hand, die sich ganz allein, ein bisschen wie ein Wassertier, da unten bewegte und den Grund untersuchte. Ich sah ihr, weiß ich noch, fast neugierig zu. Es kam mir vor, als könnte sie Dinge, die ich sie nicht gelehrt hatte, wie sie da unten so eigenmächtig herumtastete, mit Bewegungen, die ich nie an ihr beobachtet hatte. Ich verfolgte, wie sie vordrang. Es interessierte mich. Ich war auf allerhand vorbereitet. Aber wie hätte ich darauf gefasst sein sollen, dass ihr mit einem Male aus der Wand eine andere Hand entgegenkam? Eine größere, ungewöhnlich magere Hand, wie ich noch nie eine gesehen hatte. Sie suchte in ähnlicher Weise von der anderen Seite her. Und die beiden gespreizten Hände bewegten sich blind aufeinander zu. Ich fühlte, dass die eine von den Händen mir gehörte und dass sie sich da in etwas einließ, was nicht wieder gut zu machen war. Mit allem Recht, das ich auf sie hatte, hielt ich sie an und zog sie flach und langsam zurück, indem ich die andere nicht aus den Augen ließ, die weitersuchte. Ich begriff, dass sie es nicht aufgeben würde. Ich kann nicht sagen, wie ich wieder hinaufkam. Ich saß ganz tief im Sessel, die Zähne schlugen mir aufeinander und ich hatte so wenig Blut im Gesicht, dass mir schien, es wäre kein Blau mehr in meinen Augen. Gab es Worte für dieses Ereignis, so war ich zu klein, welche zu finden. Und plötzlich ergriff mich die Angst, sie könnten doch über mein Alter hinaus auf einmal da sein, diese Worte, und es schien mir fürchterlicher als alles, sie dann sagen zu müssen. Das Wirkliche da unten noch einmal durchzumachen, anders, abgewandelt, von Anfang an, zu hören, wie ich es zugebe, dazu hatte ich keine Kraft mehr. Es ist natürlich Einbildung, wenn ich nun behaupte, ich hätte in jener Zeit schon gefühlt, dass da etwas in mein Leben gekommen sei, geradeaus in meines, womit ich allein würde herumgehen müssen, immer und immer. Ich sehe mich irgendwie ungenau voraussehen, dass so das Leben sein würde, voll lauter besonderer Dinge, die nur für einen gemeint sind und die sich nicht sagen lassen. Und dann kam eine von diesen Krankheiten, die darauf ausging, mir zu beweisen, dass dies nicht das erste eigene Erlebnis war. Das Fieber wühlte in mir und holte von ganz unten Erfahrungen, Bilder, Tatsachen heraus, von denen ich nicht gewusst hatte. Ich lag da, überhäuft mit mir, und wartete auf den Augenblick, da mir befohlen würde, dies alles wieder in mich hineinzuschichten, ordentlich, der Reihe nach. Ich begann, aber es wuchs mir unter den Händen, es sträubte sich, es war viel zu viel. Dann packte mich die Wut und ich warf alles in Haufen in mich hinein und presste es zusammen, aber ich ging nicht wieder darüber zu. Und da schrie ich, halb offen wie ich war, schrie ich und schrie. Und wenn ich anfing, hinauszusehen aus mir, so standen sie seit lange um mein Bett und hielten mir die Hände, und eine Kerze war da, und ihre großen Schatten rührten sich hinter ihnen. Und mein Vater befahl mir zu sagen, was es gäbe. Es war ein freundlicher, gedämpfter Befehl, aber ein Befehl war es immerhin. Und er wurde ungeduldig, wenn ich nicht antwortete. Maman kam nie in der Nacht. Oder doch, einmal kam sie. Ich hatte geschrien und geschrien. Und Mademoiselle war gekommen und Sieversen, die Haushälterin und Georg der Kutscher. Aber das hatte nichts genutzt. Und da hatten sie endlich den Wagen nach den Eltern geschickt, die auf einem großen Balle waren. Ich glaube, beim Kronprinzen. Auf Einmal hörte ich ihn hereinfahren in den Hof und ich wurde still, saß und sah nach der Tür. Und da rauschte es ein wenig in den anderen Zimmern und Maman kam herein in der großen Hofrobe, die sie gar nicht in Acht nahm, und lief beinahe und ließ ihren weißen Pelz hinter sich fallen und nahm mich in die bloßen Arme. Er hat hohes Fieber. Und der Vater griff nach meiner Hand und zählte den Puls. Was für ein Unsinn, uns zu rufen. Sie hatten versprochen, zurückzukehren, wenn es nichts Ernstliches wäre. Und Ernstliches war es ja nichts. Auf meiner Decke aber fand ich Mamans Tanzkarte und weiße Kamelien, die ich noch nie gesehen hatte und die ich mir auf die Augen legte, als ich merkte, wie kühl sie waren. Aber was lang war, das waren die Nachmittage in solchen Krankheiten. Wenn ich das jetzt überdenke, kann ich mich wundern, dass ich aus der Welt dieser Fieber doch immer wieder ganz zurückkam und mich hineinfand in das überaus gemeinsame Leben, wo jeder im Gefühl unterstützt sein wollte, bei Bekanntem zu sein, und wo man sich so vorsichtig im Verständlichen vertrug. Da wurde etwas erwartet, und es kam oder es kam nicht, ein drittes war ausgeschlossen. Im Grunde war das alles sehr einfach, und wenn man es erst heraus hatte, so machte es sich wie von selbst. Die langen, gleichmäßigen Schulstunden, wenn draußen der Sommer war, die Spaziergänge, von denen man Französisch erzählen musste, die Besuche, für die man hereingerufen wurde und die einen drollig fanden, wenn man gerade traurig war und sich an einem belustigten wie an dem betrübten Gesicht gewisser Vögel, die kein anderes haben. Und die Geburtstage natürlich, zu denen man Kinder eingeladen bekam, die man kaum kannte. Verlegene Kinder, die einen verlegen machten. Oder Dreiste, die einem das Gesicht zerkratzten und zerbrachen, was man gerade bekommen hatte, und die dann plötzlich fortfuhren, wenn alles aus Kästen und Laden herausgerissen war und zu Haufen lag. Wenn man aber allein spielte, wie immer, so konnte es doch geschehen, dass man diese vereinbarte, im Ganzen harmlose Welt unversehens überschritt und unter Verhältnisse geriet, die völlig verschieden waren und gar nicht abzusehen. Es war in dem Jahr nach Mamans Tode, dass ich Abelone zuerst bemerkte. Mamans jüngste Schwester, in runden Klammern gesetzt. Zu fragen, was es mit Abelone für eine Bewandtnis habe, das wäre mir bis dahin beinahe lächerlich erschienen. Abelone war da. Aber auf einmal fragte ich mich, warum ist Abelone da? Weshalb war Abelone da? Sie sang. Das heißt, es gab Zeiten, wo sie sang. Es war eine starke, unbeirrbare Musik in ihr. Wenn es wahr ist, dass die Engel männlich sind, so kann man wohl sagen, dass etwas Männliches in ihrer Stimme war, eine strahlende himmlische Männlichkeit. Ich ahnte nicht, dass Abelone mir Himmel öffnen sollte. Zunächst bestand unsere Beziehung darin, dass sie mir von Mamans Mädchenzeit erzählte. Deine Maman war die kühnste und unermüdlich. Und dann heiratete sie auf einmal. Es kam so unerwartet. Niemand konnte es recht begreifen. Ich interessierte mich dafür, weshalb Abelone nicht geheiratet hatte. Es war niemand da. Dann kam ich fort von zu Hause auf die Adelsakademie und ich fing an, ihr all jene Briefe zu schreiben, darin ich von Ulsgaard zu handeln meinte und davon, dass ich unglücklich sei. aber es werden doch wohl, so wie ich es jetzt sehe, Liebesbriefe gewesen sein. Denn schließlich kamen die Ferien, die erst gar nicht kommen wollten, und da war es wie auf Verabredung, dass wir uns nicht vor den anderen wiedersahen. Es war schon voller Sommer, und da war Abelone, schöne Abelone. Ich will's nie vergessen, wie das war, wenn du mich anschautest. Ich will nichts erzählen von dir, Abelone, weil mit dem Sagen nur Unrecht geschieht. Neuer Abschnitt. Aber nun, da so vieles anders wird, ist es nicht an uns, uns zu verändern? Wir sind verdorben vom leichten Genuss, wie alle Dilettanten, und stehen im Geruch der Meisterschaft. Wie aber, wenn wir unsere Erfolge verachteten, wie wenn wir ganz von vorne begännen, die Arbeit der Liebe zu lernen, die immer für uns getan worden ist. Wie wenn wir hingingen und Anfänger würden, nun, da sich vieles verändert. Neuer Abschnitt. Dass man erzählte, wirklich erzählte, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ich habe nie jemanden erzählen hören. Damals, als Abelone mir von Mamans Jugend sprach, zeigte es sich, dass sie nicht erzählen könne. Der alte Graf Brahe soll es noch gekonnt haben. Schon am anderen Morgen wurde ich in meines Vaters Kabinett geführt, das im Rufe der Unzugänglichkeit stand. Ich hatte nicht Zeit, es in Augenschein zu nehmen, denn man setzte mich sofort gegen dem Grafen über an den Schreibtisch, der mir wie eine Ebene schien, mit Büchern und Schriftstößen als Ortschaften. Der Graf diktierte. Diejenigen, die behaupteten, dass Graf Brahe seine Memoiren schriebe, hatten nicht völlig Unrecht. Nur, dass es sich nicht um politische oder militärische Erinnerungen handelte. Die vergesse ich. Was ich aber nicht vergessen will, das ist meine Kindheit. Manchmal sprang er auf und redete in die Kerzen hinein, dass sie flackerten. Oder ganze Sätze mussten wieder durchgestrichen werden. Und dann ging er heftig hin und her und wehte mit seinem nilgrünen, seidenen Schlafrock. Seine Gnaden hatten die Vorstellung, dass das heutige Papier nichts tauge. Es taugt nichts. Es ist viel zu leicht und es fliegt bei der geringsten Gelegenheit davon. Ein paar Tage ging das Diktieren seinen Gang. Aber dann konnte ich Eckernförde nicht schreiben. Es war ein Eigenname und ich hatte ihn nie gehört. Der Graf, der im Grunde schon lange einen Vorwand suchte, das Schreiben aufzugeben, das zu langsam war für seine Erinnerungen, stellte sich unwillig. Sie kann es nicht schreiben. Eckernförde. Und andere werden es nicht lesen können. Und werden sie es überhaupt sehen, was ich da sage? Und er ließ Abelone nicht aus den Augen. Werden Sie ihn sehen, diesen Saint-Germain? Schrie er mich an. Haben wir Saint-Germain gesagt? Streich es durch. Schreib, der Marquis von Belmar. Ich strich durch und schrieb. Aber der Graf sprach so schnell weiter, dass man nicht mitkonnte. Die Bücher sind leer, schrie der Graf mit einer wütenden Gebärde nach den Wänden hin. Das Blut, darauf kommt es an. Da muss man drin lesen können. In den nächsten Tagen wurde ich regelmäßig gerufen und das Diktieren ging nach diesem Zwischenfall viel ruhiger weiter. Der Graf stellte nach allerhand Papieren seine frühesten Erinnerungen an den Bernstorffschen Kreis zusammen, in dem sein Vater eine gewisse Rolle spielte. Abelone war jetzt so gut auf die Besonderheiten ihrer Arbeit eingestellt, dass, wer die beiden sah, ihre zweckdienliche Gemeinsamkeit leicht für ein wirkliches Vertrautsein nehmen konnte. Einmal, als ich mich schon zurückziehen wollte, trat er auf mich zu und es war, als hielt er die Hände mit einer Überraschung hinter sich. Morgen schreiben wir von Julie Reventlow. Das war eine Heilige. Ja, ja, das gibt es alles noch. Es gibt alles, Comtesse Abel. Er nahm meine Hände und schlug sie auf wie ein Buch. Sie hatte die Stigmata. Hier. Und hier. Hier. Und hier. Und er tippte mit seinem kalten Finger hart und kurz in meine beiden Handflächen. Den Ausdruck Stigmata kannte Abelone nicht. Es wird sich zeigen, dachte sie. Ich war recht ungeduldig, von der Heiligen zu hören, die mein Vater noch gesehen hatte. Aber ich wurde nicht mehr geholt. Nicht am nächsten Morgen und auch später nicht. Von der Gräfin Reventlow ist ja dann oft bei euch gesprochen worden. Und Abelone konnte es nicht lassen und schaute beinahe neugierig in ihre leeren Hände. Aber die Stellen fühle ich noch manchmal. Noch vor meines Vaters Tod war alles anders geworden. Ulsgaard war nicht mehr in unserem Besitz. Mein Vater starb in der Stadt, in einer Etagenwohnung. Ich war damals schon im Ausland und kam zu spät. Er war aufgebahrt in einem Hofzimmer zwischen zwei Reihen hoher Kerzen. Der Geruch der Blumen war unverständlich wie viele gleichzeitige Stimmen. Er war eingekleidet in die Jägermeistersuniform. Die Hände waren nicht gefaltet, sie lagen schräg übereinander und sahen nachgemacht und sinnlos aus. Seine Züge waren aufgeräumt wie die Möbel in einem Fremdenzimmer, aus dem jemand abgereist war. Mir war zumute, als hätte ich ihn schon öfter tot gesehen. So gut kannte ich das alles. Neu war nur die Umgebung. Neu war dieses bedrückende Zimmer, das Fenster gegenüber hatte. Wahrscheinlich die Fenster anderer Leute. Neu war es, dass Sieversen von Zeit zu Zeit hereinkam und nichts tat. Die Ärzte wären da. Ich begriff nicht, wozu. Es wäre da noch etwas zu tun. Dann traten etwas überstürzt zwei Herren herein. Der Herr Jägermeister hatte noch einen Wunsch. Es war seltsam, dass der Jägermeister jetzt noch Wünsche hatte. Sie sind wegen des Herzstichs da. Bitte. Danke, sagte ich knapp, ich werde nicht stören. Es schien mir in der Ordnung, eine so merkwürdige Erfahrung nicht abzulehnen, wo sie sich zwanglos und unbedingt einstellte. Nein, nein, vorstellen kann man sich nichts in der Welt. Es ist alles aus so viel einzigen Einzelheiten zusammengesetzt. Im Einbilden geht man über sie weg und merkt nicht, dass sie fehlen, schnell wie man ist. Die Wirklichkeiten aber sind langsam und unbeschreiblich ausführlich. Kaum war die breite, hohe Brust bloßgelegt, so hatte der eilige kleine Mann schon die Stelle heraus, um die es sich handelte. Aber das rasch angesetzte Instrument drang nicht ein. Ich hatte das Gefühl, als wäre plötzlich alle Zeit fort aus dem Zimmer. Wir befanden uns wie in einem Bilde. Aber dann stürzte die Zeit nach mit einem kleinen, gleitenden Geräusch und es war mehr da, als verbraucht wurde. Auf einmal klopfte es irgendwo. Ich hatte noch nie so klopfen hören, ein warmes, verschlossenes, doppeltes Klopfen. Mein Gehör gab es weiter und ich sah zugleich, dass der Arzt auf Grund gestoßen war. Aber es dauerte eine Weile, bevor die beiden Eindrücke in mir zusammenkamen. So, so, dachte ich. Nun ist es also durch. Das Klopfen war, was das Tempo betrifft, beinahe schadenfroh. Ich sah mir den Mann an. Ein rasch und sachlich arbeitender Herr, der gleich weiter musste. Es war keine Spur von Genuss oder Genugtuung dabei. Nur an seiner linken Schläfe hatten sich ein paar Haare aufgestellt, aus irgendeinem alten Instinkt. Er zog das Instrument vorsichtig zurück, und es war etwas wie ein Mund da, aus dem zweimal hintereinander Blut austrat, als sagte er etwas Zweisilbiges. Der junge blonde Arzt nahm es schnell mit einer eleganten Bewegung in seine Watte auf. Und nun blieb die Wunde ruhig, wie ein geschlossenes Auge. Nun war der Jägermeister tot, und nicht er allein. Nun war das Herz durchbohrt, unser Herz, das Herz unseres Geschlechts. Das war also das Helmzerbrechen, heute Brigge und nimmermehr. Es sei zu meiner Ehre gesagt, dass ich viel geschrieben habe in diesen Tagen. Ich habe krampfhaft geschrieben. Allerdings, wenn ich ausgegangen war, so dachte ich nicht gerne an das Nachhausekommen. Ich machte sogar kleine Umwege und verlor auf diese Art eine halbe Stunde, während welcher ich hätte schreiben können. Ich gebe zu, dass dies eine Schwäche war. War ich aber einmal in meinem Zimmer, so hatte ich mir nichts vorzuwerfen. Ich schrieb, ich hatte mein Leben und das danebenan war ein ganz anderes Leben, mit dem ich nichts teilte. Das Leben eines Studenten der Medizin, der für sein Examen studierte. Ich hatte nichts Ähnliches vor mir, schon das war ein entscheidender Unterschied. Und auch sonst waren unsere Umstände so verschieden wie möglich. Das alles leuchtete mir ein, bis zu dem Moment, da ich wusste, dass es kommen würde. Da vergaß ich, dass es zwischen uns keine Gemeinsamkeit gab. Ich horchte so, dass mein Herz ganz laut wurde. Ich ließ alles und horchte. Und dann kam es. Ich habe mich nie geirrt. Beinahe jeder kennt den Lärm, den irgendein blechernes, rundes Ding, nehmen wir an, der Deckel einer Blechbüchse verursacht, wenn er einem entglitten ist. Gewöhnlich kommt er gar nicht einmal sehr laut unten an. Er fällt kurz auf, rollt auf dem Rande weiter und wird eigentlich erst unangenehm, wenn der Schwung zu Ende geht und er nach allen Seiten taumelnd aufschlägt, ehe er ins Liegen kommt. Nun also, das ist das Ganze. So ein blecherner Gegenstand fiel nebenan, rollte, blieb liegen und dazwischen in gewissen Abständen stampfte es. Wie alle Geräusche, die sich wiederholt durchsetzen, hatte auch dieses sich innerlich organisiert. Es wandelte sich ab, es war niemals genau dasselbe, aber gerade das sprach für seine Gesetzmäßigkeit. Es konnte heftig sein oder milde oder melancholisch, es konnte gleichsam überstürzt vorübergehen oder unendlich lang hingleiten, ehe es zur Ruhe kam. Und das letzte Schwanken war immer überraschend. Dagegen hatte das Aufstampfen, das hinzukam, etwas fast Mechanisches. Aber es teilte den Lärm immer anders ab. Das schien seine Aufgabe zu sein. Ich kann diese Einzelheiten jetzt viel besser übersehen. Das Zimmer neben mir ist leer. Er ist nach Hause gereist, in die Provinz. Er sollte sich erholen. Ich wohne im obersten Stockwerk. Rechts ist ein anderes Haus, unter mir ist noch niemand eingezogen. Ich bin ohne Nachbar. Ich habe meinen Nachbarn fast schon vergessen. Ich sehe wohl, dass es keine richtige Teilnahme war, was ich für ihn hatte. Unten frage ich zwar zuweilen im Vorübergehen, ob Nachrichten von ihm da sind und welche. Und ich freue mich, wenn sie gut sind. Aber ich übertreibe. Ich habe eigentlich nicht nötig, das zu wissen. Das hängt gar nicht mehr mit ihm zusammen, dass ich manchmal einen plötzlichen Reiz verspüre, nebenan einzutreten. Es ist nur ein Schritt von meiner Tür zu der anderen. Und das Zimmer ist nicht verschlossen. Es würde mich interessieren, wie dieses Zimmer eigentlich beschaffen ist. Man kann sich mit Leichtigkeit ein beliebiges Zimmer vorstellen und oft stimmt es dann ungefähr. Nur das Zimmer, das man neben sich hat, ist immer ganz anders, als man es sich denkt. Ich sage mir, dass es dieser Umstand ist, der mich reizt, aber ich weiß ganz gut, dass es ein gewisser blecherner Gegenstand ist, der auf mich wartet. Ich habe angenommen, dass es sich wirklich um einen Büchsendeckel handelt, obwohl ich mich natürlich irren kann. Das beunruhigt mich nicht. Es entspricht nun einmal meiner Anlage, die Sache auf einen Büchsendeckel zu schieben. Man kann denken, dass er ihn nicht mitgenommen hat. Wahrscheinlich hat man aufgeräumt, man hat den Deckel auf seine Büchse gesetzt, wie es sich gehört. Und nun bilden die beiden zusammen den Begriff Büchse, runde Büchse genau ausgedrückt, einen einfachen, sehr bekannten Begriff. Mir ist, als entsinne ich mich, dass sie auf dem Kamin stehen, die beiden, die die Büchse ausmachen. Ja, sie stehen sogar vor dem Spiegel, so dass dahinter noch eine Büchse entsteht, eine täuschend ähnliche, imaginäre, eine Büchse, auf die wir gar keinen Wert legen, nach der aber zum Beispiel ein Affe greifen würde. Richtig, es würden sogar zwei Affen danach greifen, denn auch der Affe wäre doppelt, sobald er auf dem Kaminrand ankäme. Nun also, es ist der Deckel dieser Büchse, der es auf mich abgesehen hat. Einigen wir uns darüber. Der Deckel einer Büchse, einer gesunden Büchse, deren Rand nicht anders gebogen ist als sein eigener. So ein Deckel müsste kein anderes Verlangen kennen, als sich auf seiner Büchse zu befinden. Dies müsste das Äußerste sein, was er sich vorzustellen vermag. Eine nicht zu übertreffende Befriedigung, die Erfüllung aller seiner Wünsche. Es ist ja auch etwas geradezu Ideales, geduldig und sanft eingedreht, auf der kleinen Gegenwulst gleichmäßig aufzuruhen und die eingreifende Kante in sich zu fühlen, elastisch und gerade so scharf, wie man selber am Rande ist, wenn man einzeln daliegt. Aber wie wenige Deckel gibt es, die das noch zu schätzen wissen? Hier zeigt es sich so recht, wie verwirrend der Umgang mit den Menschen auf die Dinge gewirkt hat. Die Menschen nämlich, wenn es angeht, sie ganz vorübergehend mit solchen Deckeln zu vergleichen, sitzen höchst ungern und schlecht auf ihren Beschäftigungen. Teils, weil sie nicht auf die richtigen gekommen sind in der Eile, teils, weil man sie schief und zornig aufgesetzt hat, teils, weil die Ränder, die aufeinander gehören, verbogen sind, jede auf eine andere Art. Sagen wir es nur ganz aufrichtig. Sie denken im Grunde nur daran, sobald es sich irgend tun lässt, hinunterzuspringen, zu rollen und zu blechern. Wo kämen sonst alle diese sogenannten Zerstreuungen her und der Lärm, den sie verursachen? Die Dinge sehen das nun schon seit Jahrhunderten an. Es ist kein Wunder, wenn sie verdorben sind, wenn sie den Geschmack verlieren an ihrem natürlichen stillen Zweck und das Dasein so ausnutzen möchten, wie sie es rings um sich ausgenutzt sehen. Sie machen Versuche, sich ihren Anwendungen zu entziehen. Sie werden unlustig und nachlässig, und die Leute sind gar nicht erstaunt, wenn sie sie auf einer Ausschweifung ertappen. Sie kennen das so gut von sich selbst. Sie ärgern sich, weil sie die Stärkeren sind, weil sie mehr Recht auf Abwechslung zu haben meinen, weil sie sich nachgeäfft fühlen. Aber sie lassen die Sache gehen, wie sie sich selber gehen lassen. Wo aber einer ist, der sich zusammennimmt, ein Einsamer etwa, der so recht rund auf sich beruhen wollte, Tag und Nacht, da fordert er geradezu den Widerspruch, den Hohn, den Hass der entarteten Geräte heraus, die in ihrem argen Gewissen nicht mehr vertragen können, dass etwas sich zusammenhält und nach seinem Sinne strebt. Da verbinden sie sich, um ihn zu stören, zu schrecken, zu beirren und wissen, dass sie es können. Da fangen sie einander zuzwinkernd die Verführung an, die dann ins Unermessene weiter wächst. Und alle Wesen und Gott selber hinreißt gegen den einen, der vielleicht übersteht, den Heiligen. Neuer Abschnitt. In der Kindheit kam mir das Lesen vor wie ein Beruf. Was ich später so oft empfunden habe, das ahnte ich damals irgendwie voraus. Dass man nicht das Recht hatte, ein Buch aufzuschlagen, wenn man sich nicht verpflichtete, alle zu lesen. Mit jeder Zeile brach man die Welt an. In späteren Jahren geschah es mir zuweilen nachts, dass ich aufwachte und die Sterne standen so wirklich da und gingen so bedeutend vor und ich konnte nicht begreifen, wie man es über sich brachte, so viel Welt zu versäumen. So ähnlich war mir, glaub ich, zumut, so oft ich von den Büchern aufsah und hinaus, wo der Sommer war, wo Abelone rief. Es kam uns sehr unerwartet, dass sie rufen musste und dass ich nicht einmal antwortete. Es fiel mitten in unsere seligste Zeit. Aber da es mich nun einmal erfasst hatte, hielt ich mich krampfhaft ans Lesen und verbarg mich wichtig und eigensinnig vor unseren täglichen Feiertagen. Übrigens war mein Leseschlaf eines Tages so plötzlich zu Ende, wie er begonnen hatte. Und da erzürnten wir einander gründlich, denn Abelone ersparte mir nun keinerlei Spott und Überlegenheit. Und wenn ich sie in der Laube traf, behauptete sie zu lesen. An dem einen Sonntagmorgen lag das Buch zwar geschlossen neben ihr, aber sie schien mehr als genug mit den Johannisbeeren beschäftigt, die sie vorsichtig mittels einer Gabel aus ihren kleinen Trauben streifte. Es muss dies eine von jenen Tagesfrühen gewesen sein, wie es solche im Juli gibt. Neue, ausgeruhte Stunden, in denen überall etwas Frohes, Unüberlegtes geschieht. Da gibt es im Garten keine Hauptsache. Alles ist überall. Und man müsste in allem sein, um nichts zu versäumen. In Abelonens kleiner Handlung aber war das Ganze nochmal. Es war so glücklich erfunden, gerade dies zu tun. Und genau so, wie sie es tat. Ihre im schattigen hellen Hände arbeiteten einander so leicht und einig zu. Und vor der Gabel sprangen mutwillig die runden Beeren her, in die mit tauduffem Weinblatt ausgelegte Schale hinein, wo schon andere sich häuften, rote und blonde, glanzlichternd, mit gesunden Kernen im herben Innern. Ich wünschte unter diesen Umständen nichts als zuzusehen, aber da es wahrscheinlich war, dass man mir's verwies, ergriff ich, auch um mich unbefangen zu geben, das Buch, setzte mich an die andere Seite des Tisches und ließ mich, ohne lang zu blättern, irgendwo damit ein. Wenn du doch wenigstens laut lesest, Leserich. Da es meiner Meinung nach ernstlich Zeit war, sich auszugleichen, las ich sofort laut, immerzu bis zu einem Abschnitt und weiter die nächste Überschrift. An Bettine. Nein, nicht die Antworten. Und sie legte auf einmal wie erschöpft die kleine Gabel nieder. Gleich darauf lachte sie über das Gesicht, mit dem ich sie ansah. Mein Gott, was hast du schlecht gelesen, Malte? Ich las nur, damit du mich unterbrichst, gestand ich und wurde heiß und blätterte zurück nach dem Titel des Buches. Nun wusste ich erst, was es war. Warum denn nicht die Antworten? Fragte ich neugierig. Gib her. Gib her, sagte sie plötzlich wie im Zorn und nahm mir das Buch aus der Hand und schlug es richtig dort auf, wo sie es wollte. Und dann las sie einen von Bettinens Briefen. Die junge Bettina von Arnim und Goethe. Neuer Abschnitt. Da sitze ich in der kalten Nacht und schreibe und weiß das alles. Damals erlebte ich, was ich jetzt begreife. Die Zeit, in der der Kuss zweier, die sich versöhnten, nur das Zeichen für die Mörder war, die herumstanden. Es wurde verbreitet, dass sie die Nacht in einem Bette schlafen würden Und über allen diesen Berührungen wurde ihr Widerwillen aneinander so dringend, dass, so oft einer die schlagenden Adern des anderen sah, ein krankhafter Ekel ihn bäumte, wie beim Anblick einer Kröte. Die Zeit, in der ein Bruder den Bruder um dessen größeren Erbteils willen überfiel und gefangen hielt, bis an sein Ende fühlte er seines Bruders Neid und Zorn in verzerrter Konstellation über seinem Herzen. Und jener Graf von Foix, Gaston Phoebus, der in aller Bewunderung war, hatte er nicht seinen Vetter Arnaud, des englischen Königs Hauptmann zu Lourdes, offen getötet? Alle versuchten das Teil und das Gegenteil. Außen ist vieles anders geworden. Ich weiß nicht wie. Aber innen und vor dir, mein Gott, innen vor dir, Zuschauer, sind wir nicht ohne Handlung? Wir entdecken wohl, dass wir die Rolle nicht wissen. Wir suchen einen Spiegel, wir möchten abschminken und das Falsche abnehmen und wirklich sein. Aber irgendwo haftet uns noch ein Stück Verkleidung an, das wir vergessen. Eine Spur Übertreibung bleibt in unseren Augenbrauen. Wir merken nicht, dass unsere Mundwinkel verbogen sind. Und so gehen wir herum. Ein Gespött und eine Hälfte. Weder Seiende noch Schauspieler. Es war im Theater zu Orange. Als Fußnote? Lasst uns doch aufrichtig sein. Wir haben kein Theater, so wenig wir einen Gott haben. Dazu gehört Gemeinsamkeit. Wir verdünnen fortwährend unser Verstehen, damit es reichen soll, statt zu schreien nach der Wand einer gemeinsamen Not, hinter der das Unbegreifliche Zeit hat, sich zu sammeln und anzuspannen. Nächster Abschnitt. Blättert zurück in euren Tagebüchern. War da nicht immer um die Frühlinge eine Zeit, da das ausbrechende Jahr euch wie ein Vorwurf betraf? Wenn ihr hinaustratet in das geräumige Freie, so entstand draußen eine Befremdung in der Luft. Der Garten fing an, ihr aber, das war es, ihr schlepptet Winter herein und voriges Jahr. Während ihr wartetet, dass eure Seele teilnehme, empfandet ihr plötzlich eurer Glieder Gewicht und etwas wie die Möglichkeit, krank zu werden, drang in euer offenes Vorgefühl. Vielleicht ist das neu, dass wir das überstehen, das Jahr und die Liebe. Blüten und Früchte sind reif, wenn sie fallen. Die Tiere fühlen sich und finden sich zueinander und sind es zufrieden. Wir aber, die wir uns Gott vorgenommen haben, können nicht fertig werden. Wir rücken unsere Natur hinaus. Wir brauchen noch Zeit. Was ist uns ein Jahr? Was sind alle? Noch ehe wir Gott angefangen haben, beten wir schon zu ihm. Lass uns die Nacht überstehen und dann das Kranksein und dann die Liebe. Einmal noch, Abelone, in den letzten Jahren fühlte ich dich und sah dich ein, unerwartet, nachdem ich lange nicht an dich gedacht hatte. Das war in Venedig, im Herbst, in einem jener Salons, in denen Fremde sich vorübergehend um die Dame des Hauses versammeln, die fremd ist wie sie. Sie stand allein vor einem strahlenden Fenster und betrachtete mich. Sie erinnerte, wenn man will, an ein gewisses Jugendbildnis der schönen Benedikte von Qualen, die in Baggesens Leben eine Rolle spielt. Übrigens war die Flechtung ihres Haars und der Halsausschnitt ihres hellen Kleides so kopenhagisch, dass ich entschlossen war, sie dänisch anzureden. Ich war aber noch nicht nah genug, da schob sich von der anderen Seite eine Strömung zu ihr hin. Unsere gästeglückliche Gräfin selbst, in ihrer warmen, begeisterten Zerstreutheit, stürzte sich mit einer Menge Beistand über sie, um sie auf der Stelle zum Singen abzuführen. Sie aber machte sich los und war auf einmal neben mir. »Ich will wirklich singen«, sagte sie meine Wange entlang. »Ich will singen. Nicht, weil sie es verlangen, nicht zum Schein. Weil ich jetzt singen muss.« Aber da wurde es mit einem Mal still. Eine Stille ergab sich, die eben noch niemand für möglich gehalten hätte. Sie dauerte an, sie spannte sich, und jetzt erhob sich in ihr die Stimme. »Abelone«, dachte ich. »Abelone«, in runde Klammern gesetzt. Sie sang, »Du«, der ich's nicht sage, dass ich bei Nacht weinend liege, deren Wesen mich müde macht wie eine Wiege. Du, der ich's nicht sage, dass ich bei Nacht weinend liege, deren Wesen du, mich müde macht, der ich's nicht sage, wie dass ich eine bei Nacht Wiege. Du, weinend, die mir nicht sagt, deren wenn Wesen sie mich müde macht meine wie eine Wiege. Sagt, wenn sie wacht, mein Leben, wie wenn wir diese Pracht, ohne zu stillen, in uns ertrüben. Sieh dir die Liebenden an, wenn erst das Bekennen begann. Sieh dir die Liebenden an, du machst mich allein. Wenn erst das Bekennen begann, einzig wie bald sie lügen. Wie bald sie lügen. Dann wieder ist es das Rauschen, oder es ist ein Duft ohne Rest. Dich einzig kann Armen ich vertrauen. Du nur, du wirst immer wieder geboren, weil ich niemals dich anbiest, halte ich dich fest. Dann wieder ist es das Rauschen. Fußnote in runden Klammern. Geliebt sein heißt aufbrennen. Lieben ist leuchten mit unerschöpflichem Öle. Geliebt werden ist vergehen. Lieben ist dauern. Nächster Abschnitt. Mich schwer davon überzeugen, dass die Geschichte des verlorenen Sohnes nicht die Legende dessen ist, der nicht geliebt werden wollte. Da er ein Kind war, liebten ihn alle im Hause. Er wuchs heran Er wusste es nicht anders und gewöhnte sich in ihre Herzweiche, da er ein Kind war. Als Knabe wollte er seine Gewohnheiten ablegen. Er hätte es nicht sagen können, aber wenn er draußen herumstrich den ganzen Tag und nicht einmal mehr die Hunde mithaben wollte, so war's, weil auch sie ihn liebten. Was er aber damals meinte, das war die innige Indifferenz seines Herzens. Das Geheimnis seines noch nie gewesenen Lebens breitete sich vor ihm aus. Und dann warf er sich irgendwo hinter eine Hecke und niemand legte Wert auf ihn. Er schälte sich eine Flöte, er schleuderte einen Stein nach einem kleinen Raubtier, er neigte sich vor und zwang einen Käfer umzukehren. Dies alles wurde kein Schicksal und die Himmel gingen wie über Natur. Schließlich kam der Nachmittag mit lauter Einfällen. Man war ein Buccanier auf der Insel Tortuga und es lag keine Verpflichtung darin, es zu sein. Man belagerte Campeche, man eroberte Veracruz. So viel Einbildungen sich aber auch einstellten, zwischendurch war immer noch Zeit, nichts als ein Vogel zu sein. Ungewiss welcher. Nur dass der Heimweg dann kam. Das erste Fenster oben fasste einen ins Auge und den Rest tat das Haus. Man musste nur eintreten in seinen vollen Geruch. Schon war das meiste entschieden. Kleinigkeiten konnten sich noch ändern. Im Ganzen war man schon der, für den sie einen hier hielten. Wird er bleiben und das ungefähre Leben nachlügen, das sie ihm zuschreiben und ihnen allen mit dem ganzen Gesicht ähnlich werden? Nein, er wird fortgehen. Zum Beispiel, während sie alle beschäftigt sind, ihm den Geburtstagstisch zu bestellen mit den schlecht erratenen Gegenständen, die wieder einmal alles ausgleichen sollen. Fortgehen. Für immer. Viel später erst wird ihm klar werden, wie sehr er sich damals vornahm, niemals zu lieben, um keinen in die entsetzliche Lage zu bringen, geliebt zu sein. Jahre hernach fällt es ihm ein und, wie andere Vorsätze, so ist auch dieser unmöglich gewesen. Denn er hat geliebt und wieder geliebt in seiner Einsamkeit, jedes Mal mit Verschwendung seiner ganzen Natur und unter unsäglicher Angst um die Freiheit des anderen. Wer beschreibt, was ihm damals geschah? Welcher Dichter hat die Überredung, seiner damaligen Tage Länge zu vertragen mit der Kürze des Lebens? Gleich viel. Ich sehe mehr als ihn. Ich sehe sein Dasein, das damals die lange Liebe zu Gott begann, die stille, ziellose Arbeit. Und diesmal hoffte er auf Erhörung. Aber während er sich sehnte, endlich so meisterhaft geliebt zu sein, begriff sein an Fernen gewohntes Gefühl Gottes äußersten Abstand. Er vergaß Gott beinahe über der harten Arbeit, sich ihm zu nähern. Und alles, was er mit der Zeit vielleicht bei ihm zu erreichen hoffte, war sa patience de supporter une âme. Die Zufälle des Schicksals, auf die die Menschen halten, waren schon längst von ihm abgefallen. Aber nun verlor selbst was an Lust und Schmerz notwendig war, den gewürzhaften Beigeschmack und wurde rein und nahrhaft für ihn. Aus den Wurzeln seines Seins entwickelte sich die feste, überwinternde Pflanze einer fruchtbaren Freudigkeit. Ja, seine innere Fassung ging so weit, dass er beschloss, das Wichtigste von dem, was er früher nicht hatte leisten können, was einfach nur durchwartet worden war, nachzuholen. Er dachte vor allem an die Kindheit. Dies alles noch einmal und nun wirklich auf sich zu nehmen, war der Grund, weshalb der Entfremdete heimkehrte. Wir wissen nicht, ob er blieb. Wir wissen nur, dass er wiederkam. Die, die Geschichte erzählt haben, versuchen es an dieser Stelle, uns an das Haus zu erinnern, wie es war. Die Hunde sind alt geworden, aber sie leben noch. Eine Unterbrechung geht durch das ganze Tagwerk, Gesichter erscheinen an den Fenstern, gealterte und erwachsene Gesichter von rührender Ähnlichkeit, und in einem ganz Alten schlägt plötzlich blass das Erkennen durch. Das Erkennen? Das Erkennen? Wirklich nur das Erkennen? Das Verzeihen? Das Verzeihen wovon? Die Liebe. Mein Gott, die Liebe. Er, der Erkannte, er hatte daran nicht mehr gedacht, dass sie noch sein könne. Es ist begreiflich, dass von allem nur noch dies überliefert ward, seine Gebärde, die unerhörte Gebärde, die man nie vorher gesehen hatte, die Gebärde des Flehens, mit der er sich an ihre Füße warf, sie beschwörend, dass sie nicht liebten. Sie legten sein Ungestüm nach ihrer Weise aus, indem sie verziehen. Es muss für ihn unbeschreiblich befreiend gewesen sein, dass ihn alle missverstanden. Er erkannte von Tag zu Tag mehr, dass die Liebe ihn nicht betraf. Fast musste er lächeln, wenn sie sich anstrengten, und es wurde klar, wie wenig sie ihn meinen konnten. Was wussten sie, wer er war? Er war jetzt furchtbar schwer zu lieben, und er fühlte, dass nur einer dazu imstande sei. Der aber wollte noch nicht. Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Rainer Maria Rilke. Die Rollen und ihre Sprecher: Malte Lauritz Brigge, Jens Harzer. Abelone, Mutter Brigge, Dienerin Siebersen, weibliche Stimme im Hôpital de la Salpêtrière, Victoria von Trautmannsdorf. Graf Brahe, Vater Brigge, Arzt im Hôpital de la Salpêtrière, Wolf-Dietrich Sprenger. Herausgeberin Stefanie Eid. Und das Kammerflimmer-Kollektiv mit Heike Aumüller, Harmonium, Johannes Frisch, Kontrabass und Thomas Weber, elektrische Gitarre. Ton und Technik Daniel Sänger, Judith Rübenach und John Krohl. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Thomas Weber. Hörspielbearbeitung Manfred Hess. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2015.